Die Sendung heißt Heimatmelodie. Ich heiße... Ich nicht. wieder zu Ende, der doch grad begann. Zeit läuft wie Wasser durch unsere Hände, ich schau dich fragend an. Denk an die Küsse, denk an das Mondlicht, denk an die Zärtlichkeit. Sehnsucht, sexuelle Perversion. Es ist zwar kein Barbar darin, aber verkaufen wird das schon. Die Zärtlichkeit. Yeah.

Wenn der Groschen fällt, ist es meistens schon zu spät.